Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 166 an Schiller. Hier kommt, mein Bester, eine ziemliche Sendung. Das Stück Cellini ist um 5 geschriebene Bogen kürzer geworden, die ich überhaupt auslassen will. Sie enthalten die weitere Reise nach Frankreich und, weil er diesmal keine Arbeit findet, seine Rückkehr nach Rom. Ich werde davon nur einen kleinen Auszug geben, und so kann das nächste Stück seine Gefangenschaft in der Engelsburg enthalten, deren umständliche Erzählung ich auch abkürzen und etwa wieder 14 bis 15 geschriebene Bogen liefern will. Zugleich kommt auch die Idylle und die Parodie, nicht weniger die Schriftprobe zurück. Das Gedicht ist gar schön geraten, die Gegenwart und die Allegorie, die Einbildungskraft und Empfindung, das Bedeutende und die Deutung schlingen sich gar schön ineinander. Ich wünschte, es bald zu besitzen. Die große Schrift gefällt mir ganz wohl. Wenn Sie einen Korrektor finden, der vor dem Abdruck nicht allein die falschen, sondern auch die schlechten, ausgedruckten, ungleichen Buchstaben ausmerzt und man sich beim Druck mit der Schwärze und sonst alle Mühe gibt, so wird kein großer Unterschied gegen den vorigen Almanach bemerklich werden. Es wäre recht gut, wenn Sie sich auch wegen des Papiers und sonst bald entschieden und sodann anfangen ließen zu drucken. Ich will meine kleinen Beiträge aufs Möglichste beschleunigen. Das Gedicht des Cellini auf seine Gefangenschaft werden Sie und Herr Schlegel beurteilen, ob es der Mühe einer Übersetzung wert ist. Das Sonett habe ich schon neulich geschickt. Sie werden es allenfalls an dem bezeichneten Orte einrücken, so wie ich bitte, die beikommende Sendung Cellini mit der Feder in der Hand zu lesen. Ich habe es nur ein einzig Mal durchgehen können. Die Kupfer will ich sogleich besorgen, wenn ich erst weiß, wer sie macht und was sie kosten sollen, schreibe ich das Weitere. Das 7. Buch des Romans gehe ich nochmals durch und hoffe, es Donnerstag abzuschicken. Es fehlt nur ein äußeres Kompelle, so ist das 8. Buch fertig und dann können wir uns doch auf manche Weise extendieren. Ich habe einen Brief von Meyer, der die gegenwärtige Angst und Konfusion in Rom nicht genug beschreiben kann. Er selbst wird nun wohl nach Neapel sein. Körnern danken Sie recht sehr für die Bemühung wegen der Viktorie. Das Kunstwerk wird mir immer werter. Es ist wirklich unschätzbar. Herders 2 neue Bände habe ich auch mit großem Anteil gelesen. Der 7. besonders scheint mir vortrefflich gesehen, gedacht und geschrieben. Der 8., so viel Treffliches er enthält, macht einem nicht wohl, und es ist dem Verfasser auch nicht wohl gewesen, da er ihn schrieb. Eine gewisse Zurückhaltung, eine gewisse Vorsicht, ein Drehen und Wenden, ein Ignorieren, ein kärgliches Verteilen von Lob und Tadel macht besonders das, was er von deutscher Literatur sagt, äußerst mager. Es kann auch an meiner augenblicklichen Stimmung liegen, mir kommt aber immer vor, wenn man von Schriften wie von Handlungen nicht mit einer liebevollen Teilnahme, nicht mit einem gewissen parteiischen Enthusiasmus spricht, so bleibt so wenig daran, dass der Rede gar nicht wert ist. Lust, Freude, Teilnahme an den Dingen ist das einzige Reelle und was wieder Realität hervorbringt. Alles andere ist eitel und vereitelt nur. Weimar, den 14. Juni 1796. Geht.